leise, ich hör ihr zu. Ich warte auf dich, doch wo bist du? Doch weiß ich, dass du von mir schon gar nichts mehr willst. Es geht nicht ohne Liebe, hast du zu mir gesagt. Doch hast du nie nach meinem Gefühl gefragt. Was kann denn ich noch dafür, dass mein Herz dich nicht vergisst? Liegt es immer nur an mir, dass du alles für mich bist? Was kann ich denn dafür? Und wann hört es endlich auf, dass du mich für liebesdoof verkaufst? Ich kann dir nicht mal böse sein. Warum fall ich auch auf Gefühle rein? Jetzt steh ich auf dem Abstellgleis herum. Ich sehe noch dein Lächeln und dein bezauberndes Gesicht. Doch leider lächelt es nicht mehr für mich. Was kann denn ich noch dafür, dass mein Herz dich nicht vergisst? Liegt es immer nur an mir, dass du alles für mich bist? Was kann ich denn dafür? Und wann hört es endlich auf, dass du mich für liebesdoof verkaufst? Ich sehe noch dein Lächeln und dein bezauberndes Gesicht. Doch leider lächelt es nicht mehr für mich. Was kann denn ich noch dafür, dass mein Herz dich nicht vergisst? Liegt es immer nur an mir, dass du alles für mich bist? Was kann ich denn dafür? Und wann hört es endlich auf, dass du